Rocco Siffredi hieß die von Alain Delon gespielte Figur im Filmklassiker Borsalino. Aber noch berühmter ist natürlich der ganz reale Pornostar Rocco Siffredi, bürgerlich Rocco Tano, der in Venedig bei den Filmfestspielen aktuell umjubelt wird. In über 1700 Pornostreifen haben er und sein angeblich 23 cm langer Freund mitgespielt. Das haben wir eiskalt recherchiert. Jetzt hat er die ihm gewidmete Doku Rocco präsentiert. Und unsere Filmkritikerin Anke Lewicke hat das in Venedig miterlebt. Hallo Anke. Hallo, hallo. Tja, Anke, was verbirgt sich denn eigentlich hinter diesem Rocco Siffredi-Kult? Ja, also mir war der Name ja auch schon ein Begriff, auch weil der europäische Autorenfilm immer mal, wenn es um Sexualität in den Filmen geht, wenn der Autorenfilm mit pornografischen Bildern arbeitet, auf Rocco Siffredi und sein mächtiges Geschlechtsteil zurückgreift. Also das erste Mal habe ich die Bekanntschaft gemacht in Catherine Breillats Film Romance. Das war eine Studie über das weibliche Begehren. Und natürlich wusste ich dann schon, dass Rocco wirklich ein Star der Pornoszene ist. Aber was ich hier noch dazu gelernt habe, da ist, dass er in Italien wirklich eine Figur des öffentlichen Lebens ist, sehr anerkannt. Und die Gründe, warum, das hat mir die Kultur- und Politikjournalistin Petra Reschi, die schon lange in Italien lebt, erklärt. Und sie ist übrigens auch ein Fan von Rocco. Rocco Siffredi ist ein italienischer Nationalheiliger, sozusagen ein italienisches Kulturgut, wenn man so möchte, wird von den Italienern verehrt, weil er auch sehr selbstironisch ist. Pornostars im Übrigen werden in Italien häufig verehrt. Im Wesentlichen schätzen die Italiener an ihm, was Italien ist ja immer noch ein katholisches Land, den Tabubruch, also dass er eben halt auch die Bigotterie denunziert, in der sich eben halt immer aufgrund der katholischen Kirche, der katholischen Erziehung eben mit der Sexualität verbindet in Italien. Also Porno als subversiver Akt, als Kampfansage gegen die katholische Kirche, das ist natürlich eine interessante, wirklich Lesart. Aber Rocco weiß eben auch mit seinem Statum umzugehen. Also er mischt sich auch in das politische Geschehen ein, in Umweltfragen. Und er hat dabei auch immer eine sympathische Selbstironie. Und er weiß tatsächlich auch immer, was er macht. Er weiß eben, dass er auch ein Pornostar ist. Also gerade bei Selbstironie stelle ich es mir nicht so einfach vor, dem dann auch wirklich nahe zu kommen. Also wirklich die Ehrlichkeit aus ihm rauszuholen in diesem Dokumentarfilm. Wie versucht er das dann? Ja, also die erste Einstellung dieses Dokumentarfilms, ne, da siehst du Rocco unter der Dusche und eben eine Großaufnahme von seinem Penis. Und das hat aber nichts Voyeuristisches, sondern das ist quasi eine Einführung in das Thema. Er bezeichnet seinen Penis wirklich als Teufel zwischen seinen Beinen, dass er eben eine Marionette davon ist, von seinem Geschlechtsteil. Und dann erzählt er eben aus seiner Kindheit, wie sein Bruder gestorben ist, wie er das erste Mal onaniert hat. Und für ihn ist dieser Dokumentarfilm auch eine Art Selbsttherapie. Die Leute kennen mein Erscheinungsbild, das Äußere. Sie kennen meine Performance in den Filmen, die mal besser und mal schlechter ist als die der anderen. Aber ich wollte, dass die Menschen durch diesen Film begreifen, wer ich bin. Klar, ich wollte diesen Film auch für eine Art Selbstanalyse nutzen, aber vor allem habe ich ihn für meine Fans gemacht. Es geht mir darum, dass die Menschen, die vielleicht meine Autobiografie gelesen haben und die sich für meinen Mythos interessieren, einen anderen Einblick bekommen. Dass die Fans ein anderes Gefühl für mich entwickeln können. Ja, also man lernt wirklich den Menschen kennen und es ist tatsächlich dann auch so, dass sich Rocco vor dieser Kamera freispricht. Also er redet auch von seiner Sexsucht, die er jahrelang eigentlich als solche nicht wahrgenommen hat, die er aber natürlich vor der Pornokamera immer wieder ausgelebt hat. Und als ihm das immer klar wurde, hat er sich eben auch überlegt, ich höre jetzt endlich mal auf. Und der Film erzählt dann eben auch von den letzten Dreharbeiten, dann wird es wirklich furchtbar gaga auch, weil er will dann wirklich also sozusagen am Kreuz als Jesusfigur in dieser Pornoszene auftreten. Wow. Das siehst du dann auch am Ende. Konntest du denn, also abgesehen jetzt von dieser legendären Figur ihren vielen, offensichtlich sehr vielen Facetten, aber konntest du auch Erkenntnisse über die Pornoindustrie an sich gewinnen? Ja, du bekommst schon so einen Eindruck, wie es so auf einem Pornoset zugeht. Also du siehst, die Frauen machen eben Yoga, damit sie schön beweglich sind. Und auch wenn man sich nicht kennt, wenn Rocco dann auftritt, dann knutscht man eben ein bisschen so herum. Das ist so die erste Annäherung. Und natürlich erzählt Rocco selbst auch immer über die Veränderung innerhalb der Pornoindustrie. Ich muss sagen, dass sich das System des Pornofilms sehr verändert hat. Früher gab es nicht diese absolute Fixierung auf den sexuellen einen Akt. Heute kommen die Darsteller schon müde am Set an, sie haben keine Lust mehr auf Sex. Ich wollte Filme machen, die ein bisschen besonders waren, auch eine kleine Geschichte erzählen. Und heute sehe ich Darsteller, die einfach durch sind, die mental und physisch bereits zerstört sind. Es gibt zu viel Sexualität und zu wenig erotischen Kontext. Ja, und diese Fertigkeit bekommst du eben mit Frauen, die mit 25 Jahren schon total durch sind, die aufhören wollen. Und du bekommst eben auch mit, dass es nur noch so eine Art Geschichte gibt, so eine Einführung von einer Minute. Da müssen alle am Set eben zur Sache kommen. Natürlich hätte man sich vielleicht noch einen intensiveren Blick hinter die Kulissen gewünscht. Wie geht es gerade den Frauen? Und natürlich ist der Film auch immer wieder ein Laufsteg für die Selbstinszenierung von Rocco. Aber es gibt trotzdem so viel, was dabei alles noch abfällt, eben wie ich schon gesagt habe, diese Ehrlichkeit. Mhm. Und man erfährt eben dann auch, wie er mit seiner Familie ist, mit seinen Söhnen. Das ist schon ganz schön. Und du erfährst eben auch, was diese Pornoindustrie einfach mit den Körpern von Menschen auch macht. Also Glamour und durchaus auch bitterer Beigeschmack. Anke Lewicke war das über Rocco, die Pornostar-Doku in Venedig.